Guten Abend. Schön. Guten Abend. Polat ist mein Name. Ich bin auf dieser Station als Assistentärztin tätig, würde gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Abend. Hallo. Wie heißen Sie bitte nochmal? Mein Nachname ist Polat. Polat, das ist aber kein deutscher Name, oder? Natürlich, ja. Kein deutscher Name. Kein deutscher Name. Ah, wo türkischer kommen Nachname. Türkischer. Echt? Oh. Können ja. Ihre Frauen auch studieren? Sind Sie auch Ärztin? Wirklich? Ja, ich habe mein Studium abgeschlossen. Dann arbeite ich in Deutschland. Warum sind Sie in Ja. Deutschland? Warum sind Sie nach Deutschland? Ja, ich will mein Beruf hier ausüben. Deswegen. Ah, dann herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Frau Doktor. Dankeschön. Jetzt, bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich Ihren aktuellen persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Mein Name ist Heinrich Krause. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Das haben Sie doch schon vorgelegt bekommen. Ich habe mich doch schon angemeldet, Frau Doktor. Warum fragen Sie mich das nochmal? Ja, ich muss Ihnen nochmal diese Frage Noch stellen. nochmal, ich komme hier, weil ich ein Problem Ja, habe. um die Wahrheit zu sichern. Wahrheit zu sichern? Ja, oder zur Sicherheit. Sicherheit, ach so, okay. Sie möchten die Daten nochmal kontrollieren. Okay. Genau. Heinrich, Hans, Emil, Ida, Nordpol, Richard, Ida, Cäsar, ich Heinrich. Ich habe nicht gehört. Können Sie bitte nochmal buchstabieren? Nochmal? Bin ich zu leise? Ja, manchmal Ihre Stimme ist weg, deswegen konnte ich nicht. Ja, Moment, vielleicht liegt es an meinem Telefon, aber sollte eigentlich gut. Ist es jetzt besser? Ja. Also Heinrich, Hans, Emil, Ida. Nordpol. Ja. Richard, Ida, Cäsar, Heinrich. Ja, Heinrich. Nachname. Krause. K, R wie Richard. Ja. A wie Anton, S wie Siegfried und E wie Emil. Krause. Ja. Herr Krause. Wie alt sind Sie, Herr Krause? Ich bin 62 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Oh, das wollen Sie auch noch wissen. Ich bin geboren 28. Mai 1960. Okay, wie viel wiegen Sie? 86 Kilo. Wie groß sind Sie? Ist das wichtig, Frau Doktor? Wollen Sie das jetzt noch wissen? Ja, ich muss diese Bauchdaten erfahren. Was wollten Sie jetzt noch mal wissen? Ihre Größe, frage ich. Ach, meine Größe, ach so. Genau. Wie groß ich bin? 1,83 Meter. Okay. Herr Krause, was für die Beschwerden haben Sie? Wie kann ich für Sie helfen? Also Frau Doktor, wie ist nochmal Ihr Nachname, bitte? Polat. Frau Polat. Also ich habe, meine Frau schickt mich. Ich habe vor einer Stunde meinen Kaffee getrunken. Plötzlich ist mir aus der rechten Hand die Tasse aus der Hand gefallen. Ich konnte auch nicht mehr richtig trinken. Der Kaffee ist hier am Mundwinkel ausgelaufen. Ich konnte nicht richtig schlucken. Auch das Sprechen. Jetzt geht es im Moment besser, aber das Sprechen fiel mir schwer. Und später habe ich gemerkt, dass auch mein rechter Arm ganz schwach ist in meiner Hand. Das habe ich immer noch so ein bisschen. Meine Frau hat mich sofort hergeschickt. Sie hat Angst bekommen. Ich dachte, das ist nichts Besonderes, aber meine Frau ist halt, ja, wollte unbedingt, dass ich komme. Ja, Sie haben gut gemacht, zu uns zu gehen. Diese Schmerzen, haben diese Schmerzen plötzlich begonnen oder eher langsam? Ja, das war, wie gesagt, vor einer Stunde. Ganz plötzlich, ja. Hatten Sie früher schon einmal ähnliche Beschwerden? Nein, habe ich nicht gehabt. Ich habe ein paar Erkrankungen, aber das habe ich noch nie gehabt. Wie lange dauert diese Beschwerden? Ja, wie gesagt, vor einer Stunde hat es angefangen. Es hat circa eine halbe Stunde angehalten. Dann ist es ein bisschen besser geworden, aber ich habe das Gefühl, es fängt jetzt wieder an. Es wird wieder ein bisschen schlimmer. Jetzt aber können Sie gut sprechen? Das Sprechen geht wieder besser, aber ich fühle so eine Taubheit. Das ist ganz komisch. Der Arm ist auch ganz komisch. Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt auch das Bein irgendwie etwas schwach ist. Beim Laufen habe ich gemerkt, das geht nicht so gut. Ja, sind die Kraftlosigkeit in Arm und in Bein? Ich würde sagen, ja. Ja, haben Sie dagegen etwas eingenommen? Nein. Ich fand es am Anfang jetzt nicht so schlimm, aber... Okay. Ja, sind Ihnen schwindelig? Ob mir schwindelig ist, schwindelig, ja. Nein. Haben Sie Fieber oder Stuhlfrost? Nee, also bisher war ich kerngesund, ich habe gar nichts. Ich finde es gut, bis auf diese Probleme. Leiden Sie unter Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Schweiß, nein. Also ich bin Handwerker, bin Schweiß gewohnt, arbeite ganz hart. Aber so in der Nacht schwitze ich nicht, nein. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nein, nein. Ich bin immer mit dem Gewicht eigentlich immer gleich geblieben. Ist Ihnen übel? Übelkeit? Ja. Nein. Übel ist mir nicht, nein. Mussten Sie sich übergeben? Nein, habe ich doch gerade gesagt, Frau Doktor. Wie oft müssen Sie die Frage stellen? Meine Güte, Sie wiederholen sich immer die ganze Zeit. Ja, aber ich muss diese Beschwerden noch fragen. Aber Sie stellen immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Fragen. Nein, ich habe noch nicht gefragt. Jetzt werde ich erstmal fragen. Also gut, dann fragen Sie bitte. Ja, haben Sie Probleme bei Muskelkater und Stuhlgang? Was hat das jetzt damit zu tun? Bisher habe ich keine Probleme gehabt. Nein. Haben Sie Schwierigkeiten, ein- und durchzuschlafen? Mit dem Schlafen? Ja. Also meine Frau schnarcht manchmal, ja. Dann habe ich auch Schwierigkeiten zu schlafen. Aber ansonsten, ich persönlich habe da keine Probleme. Okay. Haben Sie das Bewusstsein verloren? Wann? Jetzt meinen Sie? Ja, oder vor ein Stunden. Also als das aufgetreten ist, nein. Ja. Bewusstlos war ich nicht. Ja. Herr Heinrich. Nein, Krause. Krause ist mein Nachname. Ich bitte. Entschuldigung. Herr Krause, ich möchte unser Gespräch unterbrechen, damit ich Ihre Vitalparameter messen. Was sind Vitalparameter? Was meinen Sie damit? Ich möchte EKG schreiben. Ah, okay. Mhm. Ja, bitte, dann machen Sie das, okay. Messen Sie auch den Blutdruck? Am Ende des Gesprächs. Nicht gleich. Okay, ich dachte, mhm. Sie machen es mit dem EKG gleich. Blutdruck mhm. messen. Okay. Jetzt können wir mal weitermachen. Also mein Hausarzt hat gesagt, ich habe Rhythmusstörungen vor zwei, mhm. drei Monaten. Und ich habe jetzt den Namen vergessen, aber er sagte, das Herz ist unregelmäßig. Ich merke das nicht. Mhm. Und er wollte unbedingt, dass ich Medikamente zum Blutverdünnen nehme, aber ich wollte das nicht. Warum? Es könnte Aspirin oder ASS sein. Nein, der wollte mir andere Medikamente zur Blutverdünnung geben. Markoma oder? Ich weiß es nicht. Er meinte, das ist mhm. ganz wichtig bei der Rhythmusstörung. Aber kein Problem. Ich kann Ihren Hausarzt fragen. Okay. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen außer Herzrhythmusstörungen? Also ich habe einen hohen Blutdruck. Mhm. Der ist manchmal auch etwas entgleist. Und ich habe auch Zucker. Seit wann haben diese Krankheiten? Auch schon länger. Blutdruck also, und Zuckerkrankheit. Der Blutdruck geht schon circa 15 Jahre schon. Und den Diabetes, das hat seit vor, wann hat das angefangen? Vor 7 Jahren ungefähr. Seit 7 Jahren. Mhm. Mhm. Ja, ist Ihr Blutdruck gut eingestellt? Also wollen Sie eine ehrliche Antwort oder? Natürlich. Also ich muss gestehen, ich nehme meine Medikamente nicht immer regelmäßig. Und so, dann ist er auch manchmal sehr hoch, das stimmt. Welche Medikament wegen Bluthochdruck nehmen? Oh je, ich genau. weiß nicht mehr, wie die heißen. Da müssen Sie meine Frau fragen. Mhm. Sie nehmen Medikamente gegen Bluthochdruck und ja. Herzrhythmusstörungen, aber noch weitere Medikamente nehmen Sie? Ja, für den Zucker, ja. Erinnern Sie, welche Medikamente nehmen Sie? Och, meine Frau bereitet die Medikamente vor. Ich weiß nicht, das ist so eine kleine, große, ein großes Medikament. Das schluckt man immer sehr schwer. Das mhm. nehme ich mir immer morgens. Und dann habe ich noch ein kleines, rosanes, rundes Medikament. Wie die heißen, weiß ich nicht. Metformin, oder könnte sein? Das könnte passen, ja. Metformin könnte passen, das stimmt, ja. Aber wie das andere heißt, weiß ich nicht. Okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt, Herr Krause? Allergien habe ich auf Schmerzmedikamente, auf Novalgien, ja. Mhm. Noch andere? Nein, sonst habe ich keine Allergien. Sind Sie früher schon einmal operiert worden? Ja, ich habe schon einige Operationen hinter mir. Da ich ja Handwerker bin, habe ich einige Verletzungen schon gehabt. Welche Operationen? Ach Gott, also es war einmal die Leistenhernie auf der rechten Seite. Dann ist auch meine Gallenblase entfernt worden. Mhm. Meine Mandeln sind als Kind schon entfernt worden. Und ich hatte einen Bruch am rechten Handgelenk. Was war noch? Und mein Knie auf der linken Seite ist operiert worden. Okay. Rauchen Sie, Frau Doktor, Sie wollten mich doch untersuchen. Was ist jetzt? Was habe ich denn? Also, ist es was Schlimmes oder nicht? Oder wie lange wollen Sie noch fragen? Ja, Ihre Beschwerden könnte natürlich lebensbedrohlich sein, aber ich muss ja, dann beeilen Sie sich doch. Sie stellen die ganze Zeit Fragen ich versuche und Fragen, aber es so schnell wie möglich zu fragen. Dann werde ich sofort die Untersuchung durchführen. Beeilen Sie sich bitte. Also meine Frau hat mich extra jetzt hierher gebracht, weil sie Angst hatte und sie fragen und fragen und fragen. Ja, ich muss erstmal diese Frage stellen, um andere Diagnose auszuschließen. Rauchen Sie? Ja, ich rauche. Wie viele Zigaretten rauchen Sie? Oh, ja, also ich komme schon auf eine Packung ungefähr pro Tag. Seit wann rauchen Sie? Oh, seitdem ich 15 bin. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, natürlich. Wie viel, was trinken Sie? Ach, das ist nicht viel. Das ist nur ein bis zwei Bier am Tag und abends gerne mal so einen Wein zum Essen. Okay. Nehmen Sie sonstige Drogen? Die Drogen? Glauben Sie, ich bin hier Drogenhändler oder was? Nein, um Gottes Willen, Frau Doktor. Okay. Ja. Herr Krause, sind Arbeiter in sind ist Sie sind Handwerker, haben Sie erwähnt? Ich bin Handwerker, ja. Ja. Sind Arbeiter schon, oder? Ja, ich arbeite noch natürlich. Bis zur Rente dauert es noch ein bisschen, Frau Doktor. So einfach geht das nicht. Sind Sie verheiratet? Ja, ich habe gesagt, ich bin mit meiner Frau gekommen. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Wohnen Sie alleine oder in Ihrer Familie zusammen? Ja, ich wohne schon mit meiner Frau zusammen, ja, ja. Ja, meine, ich muss schnell zu Ende gehen. Leben Ihre noch? Leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern? Nee, genau. Leider nicht. Die sind schon beide verstorben, ja. Woran sind Sie gestorben? Also meine Mutter hatte Brustkrebs. Und mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch einen Bruder, ja. Okay. Herr Krause, möchte ich zurück Ihre Beschwerden kommen, dann sofort Sie eine CT durchführen. Was ist ein CT? CT ist eine bildgebendes Untersuchung, die mithilfe von Strahlen Ihre Kopf gut darstellen. Aber wird jetzt mein Kopf bestrahlt oder was ist da los? Ich möchte keine Bestrahlung. Nein, nein, nein, nein. Nein. Aber wir müssen. Was soll das bringen? Was möchten Sie damit erreichen? Was wollen Sie bestrahlen? Mein Kopf bestrahlen. Warum? Weil Ihr Problem können in Ihrem Gehirn sein. Und müssen wir diese Ursache herausfinden. Ja, gibt es da keine anderen Möglichkeiten außer jetzt? Ja, wir haben andere Möglichkeiten und eine Magnetradiationstomographie. Aber beide Untersuchungen zeigen verschiedene Ursachen. Also ich möchte die Untersuchung, wo man keine Strahlung bekommt. Und diese, ja, ich verstehe Ihre Sorge, aber Magnetresonanztomographie dauert länger, aber wir müssen schnell sein. Ich möchte Ihren Deswegen. Oberarzt sprechen, Frau Doktor. Ich glaube, Sie verstehen Ihr Handwerk nicht so gut. Ich bin doch hier kein Versuchskaninchen hier. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gündüz. Ich bin Oberarzt. Ah, Sie Ja, scheinen wir ein kompetenter Arzt zu sein. haben einen Stroke im Lizenzfenster. CT Bescheid geben. Ich habe eine Frage. Haben Sie Allergien gegen bestimmte Medikamente oder Nein, Kontrastmittel? habe ich schon vorhin gesagt. Allergien habe ich keine, Herr Oberarzt. Ja, unsere Arzt ein EKG schreiben und Sauerstoff messen und Blutdruck gemessen. Blutdruck ist erhöht und Oh, ja. wir müssen Und sehen Sie auch diese diese Rhythmusstörung? Sehen Sie ja auch die Rhythmusstörung im EKG? und Rhythmusstörung, das heißt Oh, Vorhofflimmern, ja, stimmt, das wir war, das sagen. hatte meine Ja, Hausarzt wir auch sagen gesagt. vor Filmen und geben wir müssen ein Medikamente. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind unser alles gute Team und Ja, okay. alles Wenn macht, Sie was. das so sagen, Herr Oberarzt, dann glaube ich Ihnen, dann können wir das gerne machen, ja. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Ja. Entscheiden Okay, Sie Frau sich. Doktor. Also, der Oberarzt hat gesagt, das ist in Ordnung. Dann mache ich natürlich die Untersuchung. Okay. Ich habe ja meiner Seite alle wichtige Fragen gestellt. Wenn wir während Sie CT-Kopf-Untersuchung durchführen, können Sie danach Ihre Frage stellen. Ah, sind Aber Sie wir okay? müssen zuerst Nehmen Sie mir auch Blut ab? dringend, natürlich, aber nach der CT-Untersuchung nehme ich Blut ab und körperlich untersuchen. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir die CT-Untersuchung. Kommt es gleich oder muss ich jetzt noch ein bisschen warten? Ja, wenn die CT-Kopf zu Ende ist. Nein, wann ist das CT? Jetzt gleich oder? Jetzt gleich, weil das ist eine dringende Station. Okay, gut. Dann warte ich hier. Alles klar. Haben Okay. Kollegen noch Fragen? Moment. So, Frau Doktor, da sind noch Chats, sind noch Fragen oder keine? Entgleist. Okay, alles klar. Keine Fragen. Vielleicht haben Sie Sehstörungen. Sehstörungen hatte ich die letzten Tage, ja, das stimmt. Aber das ist wieder weggegangen. Welcher Tag oder hier was und so weiter Letzte Fragen? Woche. Ja. Letzte Woche und vor 2 Tagen. Zum Beispiel Herr Kreise. Heute Heute habe ich keine Sehstörung mehr gehabt, nein. Heute war das mit dass der Kaffee ausgelaufen ist und dass der Arm so schwach war. Mundwinkel. Aus dem Mundwinkel, genau. Der Patient hat erwähnt den Mundwinkel. Ja, und dass ich nicht richtig sprechen konnte, ja. Haben Sie auch Kopfschmerzen? Haben Sie sowas gesagt? Ich habe nicht ganz genau verstanden. Nee, warst du Schmerzen? Kopfschmerzen. Nein, nein. Orientation. Ist der Patient orientiert? Ist der Patient orientiert zum Ort, zur Zeit und zur Person? Kann man fragen, das stimmt ja. So, Frau Doktor, was vermuten Sie? Wollen Sie gleich die Oberarztübergabe machen? Ja, Okay. wir können ja anfangen, Dann legen Sie mal vorstellen. los. Okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patient aufgenommen. Ah, Frau Dr. Polatz, ja, guten Abend. Das ist aber sehr schön. Dann erzählen Sie mal, was haben Sie für einen Patient? Der Patient heißt Heinrich Krause. Er ist 62 Jahre alt und 86 Kilogramm schwer und 1,83 Meter groß. Der Patient stellte sich bei uns vor einer Stunde bestehende Rechthandparalyse. War das nur die Hand oder war das Arm und Bein und das ganze Gesicht? Ja, rechte Halbkörper. Wie nennt sich das? Hemiplegie. Hemiplegie, genau. Also er hat eine rechtsseitige Hemiplegie. Oder ist es eine Hemiparese? Was hat er? Hat er eine Hemiparese oder eine Hemiplegie? Hemiparese. Das klären wir nachher nochmal, was es ist. Okay. Also er kommt mit einer rechtsseitigen Hemiplegie. Okay. Das heißt, er hat eine Schwäche am rechten Arm, rechtes Bein. Ja. Wegen vor Einschüttungen bestehende rechtsseitige Hemiplegie und rechtsseitige Facialparalyse. Facialparese passt aber nicht so ganz. Ist es Facialparese? Das ist ja, kann passieren, aber okay, ja, können wir nochmal diskutieren. Die Beschwerden seien. Was hat er noch? Hat er auch eine Apharese? Ja. Der Patient berichtete, dass er auch Apharese haben. Habe. Diese Beschwerden seien plötzlich aufgetreten. Der Patient habe auch Sehstörungen. Früher ähnliche Beschwerden habe dieser Patient wurde verneint. Also jetzt muss man den Satz richtig machen. Der Patient habe früher keine ähnliche Beschwerden gehabt. Oder man muss sagen, der Patient hat ähnliche Beschwerden früher verneint. Genau. Kompliziert. Der Patient habe früher keine ähnliche Beschwerden gehabt. Okay. Gut. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Sicher. Was war der Blutdruck? Der Oberarzt hat vorhin gesagt, bei dem EKG. Ja, ich möchte diese Probleme in Vorerkrankungen erwähnen. Aber das ist doch sein akutes Problem jetzt. Der hat doch einen entgleisten Blutdruck. Ja, er klagte über auch arterielle Hypertonie-Entgleisung. Aber was haben Sie für einen Blutdruck gemessen? Sie haben doch EKG gemacht und Blutdruck gemessen. Der war doch sehr hoch. Wie hoch war der, Herr Dr. Gündüz, der Blutdruck? Herr Dr. Gündüz, ist er noch da? Also, der Dr. Gündüz hat gesagt, der Blutdruck ist sehr hoch, also 190 oder 200 zu 100. Ja, 200 ist 100. 200 zu 100, also. Das heißt, der Blutdruck ist entgleist. Okay. Und wir haben im EKG, was für eine Rhythmusstörung? Vorhofflimmern. Vorhofflimmern, okay. Gesehen. Wie ist der Puls? Hat er eine Tachyarrhythmie oder war das eine normofrequente Arrhythmie? Tachyarrhythmie ungefähr 110. Okay, gut. Sehr gut. Also der Patient hat eine Blutdruckentgleisung, er hat eine Tachyarrhythmie. Bringt also alle Symptome mit. Sehr gut. Gut, weiter. Ja, wie gesagt, an Vorerkrankungen sind arterielle Hypertonie, Vorhofflimmern und Diabetes mellitus bekannt. Der Patient nehme ein paar Medikamente eingenommen über Bluthochdruck und den Satz muss man es richtig machen. Der Patient nimmt ein paar Medikamente oder habe ein paar Medikamente genommen? Nimmt ein paar Medikamente ein. Okay, welche Medikamente sind das? Der Patient konnte sich nicht erinnern. Okay, das heißt, Sie werden nachher die Ehefrau oder fragen ja, oder den ich Hausarzt werde, anrufen. Ich werde sie, seine Ehefrau erfahren und fragen. Befragen, okay, gut. Mhm. Also er hat Medikamente für den Blutdruck, was hat er noch? Nehme er gegen Bluthochdruck, Vorhofflimmern und Diabetes ein paar Medikamente. Okay. Hat er auch eine Antikoagulation gehabt? Ja, eine Blutverdünne oder eine Antikoagulation. Hat er gehabt oder nicht? Ich glaube, der Patient hat gesagt, er hat keine Blutverdünnung, keine Antikoagulanz. Ich habe nicht regelmäßig. Der Patient hat gesagt, der Hausarzt wollte ihm eine Blutverdünnung geben, der Patient wollte das nicht. Ja. Er nimmt andere Medikamente, die nimmt er sehr unregelmäßig. Also es ist ein sehr incomplianter Patient. Und Blutverdünnung hat er abgelehnt. Also er hat keine Antikoagulation. Ist Aspirin eine Antikoagulation? Oder nein, das ist eine Blutplättchenhemmung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mhm. Es ist ein Antithrombozytenhemmer. Richtig. Genau. Ist kein Antikoagulans. Marcomar ist ein Antikoagulans. Aber wir reden gleich darüber. Okay, gut. Wir machen weiter. Was hat der Patient noch? Der Patient reagiert allergisch auf Novalgin. Okay. Anfallerkrankungen sind Leistenhernie, OP und Cholezystektomie, Tonsillektomie und Operationen gegen Kniegelenk und Handgelenk bekannt. Nicht gegen Kniegelenk, sondern Operationen am Kniegelenk, am Handgelenk. Mhm. Ja, okay. Der Patient rauche täglich eine Packung Zigarette seit 15 Lebensjahren. Seit wie? Seitdem? Seit 15. Seit dem 15. Lebensjahr, okay. Mhm. Und er trinke täglich ein oder zwei Flaschen Bier. Hm. Sonst noch was oder ist es nur das Bier? Manchmal Wein trinke er. Ja. Mhm, okay. Also er trinkt schon reichlich Bier. Ne? Mhm. Der Patient ist Handwerker, ist verheiratet, habe eine Tochter. Mhm. Und er lebt mit ihrer Familie zusammen. Mit seiner Familie zusammen. Mit seiner Familie zusammen. In Anfallerkrankungen ist sein Vater an Myokardinfarktus und seine Mutter an Mammakarzinom gestorben. Das sind aber keine Vorerkrankungen des Patienten. Das ist jetzt Familienanamnese. Entschuldigung, ja. Was habe ich gesagt? Sie haben gesagt, an Vorerkrankungen ist der Vater in der Familienanamnese. Sehr gut, genau. Sind Sie ein bisschen aufgeregt, Frau Doktor? Sind Sie nervös? Ich bin aufgeregt. Brauchen Sie nicht. Okay, gut. Ja, der Patient habe einen gesunden Bruder. So, gut. Das war ja eine sehr ausführliche Anamnese. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Frau Kollegin? Oder Ihre Arbeitsdiagnose? Nach bisherigen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Schlaganfall aus. Wie ist der medizinische Begriff dafür? Apoplexie. Okay. Was war ein Apoplex? Linksseitige. Da. Ja, war es jetzt linksseitig oder linkshirnig? Linkshirnige. Linkshirnige, okay. Also ein linkszerebraler Insult, okay. Warum linkshirnig oder linkszerebral? Weil die linkshirnige Apoplexie kommt zu der Rechtshemiplegie, rechtsseitige Hemiplegie. Führt zu einer rechtsseitigen Hemiplegie oder Hemiparese, genau. Was hat er noch? Was ist die Ursache? Was ist die Ursache? Der Patient hat viele Risikofaktoren. Es natürlich, er hat Vorhofflimmern. Könnte eine Thrombusverschluss der Gefäße im Gehirn. Also ein thromboembolischer Verschluss. Thromboembolischer Verschluss. Können verursachen, Apoplexie verursachen. Okay. Was war noch mit dem Blutdruck? Ja, auch Risikofaktoren sind uneingestellte arterielle Hypertonie. Und jetzt hat er einen entgleisten Blutdruck, ne? Mit 200 ja. zu 100. Ja. Da kann man einen Schlaganfall bekommen, jawohl. Ja. Was, okay, was hat er noch als Risikofaktor, haben Sie gesagt? Auch Diabetes mellitus, auch Raucher. Genau, also Rauchen. Er hat sehr viele kardiovaskuläre Risikofaktoren. Man kann sagen, er hat ein metabolisches Syndrom, oder? Ja, metabolisches Syndrom. Sehr gut. Wunderbar. Ich glaube, jetzt können wir ein bisschen diskutieren, oder? Ja, okay. Das war sehr gut. Sie sind ein bisschen aufgeregt gewesen, aber das war gut, Frau Doktor. Sie müssen bei den Sätzen aufpassen wegen Grammatik und wegen der Zeit. Aber ich glaube, das ist die Nervosität ein bisschen jetzt. Ja, wenn ich aufgeregt bin, bilde ich falsche Sätze. Sehr gut. Genau, also, das war richtig. Der Patient hat einen linkshirnigen Apoplex. Und Sie sind Fachärztin schon, oder? Aktuell? Ja. Nein, ich habe keinen Fachbereich. Okay, wo haben Sie gearbeitet oder was haben Sie bisher gemacht? Ich konnte nicht arbeiten, ich bin praktizierende Ärztin. Eine praktizierende Ärztin, okay, alles klar. Also, das ist ein Apoplex. Vielleicht wird man bei der Prüfung fragen, welche Sorten von Apoplex gibt es? Einen thromboembolischen oder einen ischämischen Insult, genau. Und was die Ursache ist, Blutdruckentgleisung, Vorhofflimmern, metabolisches Syndrom, das können alles Symptome sein. Und als Hausaufgabe für alle, was ist der Unterschied zwischen Hemiplegie und Hemiparese? Bis zum nächsten Woche nachschauen. Hemiparese ist leichte Hemiplegie. Ja, ich glaube, das ist andersrum. Hemiparese ist leichte Hemiparese. Ich lese. Ja, sicher? Ja. Ich glaube, Hemiparese ist im Prinzip komplett schlaffer Arm, schlaffes Bein und Hemiplegie ist nur nicht so. Aber einfach nachschauen. Der Unterschied zwischen Hemiparese und Hemiplegie. Das kann sein, dass man in der Prüfung vielleicht das auch nochmal fragt. Hemiplegie ist total Kraftlosigkeit. Aber Hemiplegie, echt? Ja. Hemiparese ist ein bisschen Lärmung, aber nicht total. Ah, okay, dann habe ich das verwechselt. Okay, gut. Ja, wir haben falsch. Ich habe das verwechselt, dann. Entschuldigung. Dann nehme ich alles zurück. Ich habe gedacht, Hemiparese ist das andere. Okay, Hemiplegie, Hemiparese. Super. Mhm. Super, okay. Was war noch? Haben die Kollegen noch Fragen? Welches Medikament? Genau, was braucht man bei der Vorhof-Simmann für eine Antikoagulation? Sie haben gesagt Marcumar, genau, das ist aber eine alte, in der Zwischenzeit eine alte Medikation. Es gibt jetzt neuere Antikoagulantien, die heißen NOAC oder genau. DOAC. Wie heißen die? Die neue Oral-Antikoagulation. Genau, das ist Eliquis oder Xarelto oder Dabigatran. Mhm. Genau, das sind jetzt die neueren, die man dann gibt. Die braucht man bei Vorhof-Limmern, das ist richtig. Aspirin hilft nicht. Aspirin ist bei KHK oder PAVK oder bei Gefäßverschlüssen dann richtig, aber bei Vorhof-Limmern nicht. Okay, haben die Kollegen oder Kolleginnen noch Fragen? Dieser Patient wird bei Lise Therapie durchführen. Genau, je nachdem, wenn man jetzt eine Computertomographie macht oder eine Gefäßdarstellung und wenn man weiß, welches Gefäß verschlossen ist und wenn kein anderes Risiko besteht. Lyse wird ein bisschen schwierig. Warum? Für diese Patient? Ja, warum? Was war der Blutdruck? Ja, hoch, aber... Bei 200. Ja, 200. Mhm. Genau, das heißt, man wird erstmal den Blutdruck senken und vielleicht dann eine Lyse machen. Aber in welcher Zeit kann man eine Lyse machen? Wie lang ist die Zeitspanne? Bis 4 bis 6 Stunden. Genau, 4 bis 6 Stunden, genau. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man beim Verdacht auf Schlaganfall, wie beim Herzinfarkt, sehr schnell in die Klinik geht. Und dann hat man mit der Lyse noch sehr gute Möglichkeiten, den Schaden abzuwenden oder einen kleinen Schaden zu haben. Ich habe eine Frage. Wenn wir einen Verdacht auf Schlaganfall haben, müssen wir das Anamnese unterbrechen oder bis zu Ende gehen? Das ist eine Prüfung. Vielleicht schaut man als erstes nach den Vitalparametern, das heißt Blutdruck, EKG und Sauerstoffsättigung. Und wenn das in Ordnung ist, dann kann man, sag ich mal, eine Anamnese relativ schnell machen, ja. Ich meinte zum Beispiel CT-Untersuchung. Nee, so. CT kann man, da kann man sich Zeit lassen. Sie haben ja 4 Stunden Zeit, je nachdem. Wenn der Patient sagt, das Ganze war jetzt vor einer Stunde, dann haben Sie ein bisschen Zeit. Und der Patient, wenn es ihm im Moment gut geht, das heißt, er ist kardiopulmonal stabil, er ist nicht bewusstlos, er hat einen guten Kreislauf, dann können Sie natürlich erstmal die Anamnese fertig machen. Wenn er aber instabil ist, das heißt, wenn der Blutdruck entgleist ist, wenn er vielleicht nicht ansprechbar ist, der Kollege hatte gemeint, wie ist es mit der Orientierung, wenn er nicht ansprechbar ist, nicht sprechen kann und Sie merken, der ist in einem instabilen Zustand, dann mache ich natürlich erstmal die Untersuchung und versuche, wenn ich Anzeichen habe für einen Schlaganfall, versuche ich natürlich relativ schnell eine CT-Untersuchung zu machen. Okay. Und welche Fragen musste ich stellen? Ja, das war schon ganz gut. Ja, Sie hätten frei sagen müssen. So eine grob neurologische Untersuchung, in der man schaut, welcher Arm ist schwach, wie ist die Kraft, wie ist die Parästhesie oder hat er Parästhesien, ja, hat neurologische Störungen, ja, ist es nur die Kraft oder hat er auch Gefühlsstörungen, ja. Das kann man schnell machen. Und wie ist die Schwäche? Ist es nur im Arm oder ist es Arm und Bein oder ist es die gesamte rechte Seite? Das muss man vielleicht anschauen, um zu orientieren, wie groß der Schlaganfall ist. Okay, gleich dann.